Ich irrte durch das Leben ohne Sinn. Und ich dachte, warum lebe ich, wo geht's hin? Eine Antwort fand ich dann, als ich hörte von dem Mann, der die Freiheit gibt und wirklich helfen kann. Es ist Jesus, er gibt deinem Leben Sinn. Es ist Jesus, er gibt dir Freude und Gewinn. Er hat auch mich befreit und mein Leben ganz erhellt. Wer sich zu Jesus wendet, hat das Heil gewählt. Du gehst hilflos deine Wege ganz allein. Und du denkst, so wie du lebst, wird's richtig sein. Aber denke doch daran, dass dir einer helfen kann. Nur in diesem Namen findest Heil du dran. Es ist Jesus, er gibt deinem Leben Sinn. Es ist Jesus, er gibt dir Freude und Gewinn. Er hat auch mich befreit und mein Leben ganz erhellt. Wer sich zu Jesus wendet, hat das Heil gewählt. Jesus Christus hat mein Leben reich gemacht. Durch sein Sterben hat er mir das Heil gebracht. Angst und Not kenn ich nicht mehr, denn ich habe einen Herrn, der die Schuld vergibt und Leben gibt so gern. Es ist Jesus, er gibt deinem Leben Sinn. Es ist Jesus, er gibt dir Freude und Gewinn. Er hat auch mich befreit und mein Leben ganz erhellt. Wer sich zu Jesus wendet, hat das Heil gewählt.